ich alles wert. In jedem Land und jeder Sprache, überall dieselbe Frage: Was das wirklich alles wert? Auch mir wird diese Frage bleiben, sicher noch ne ganze Weile. Was das wirklich alles wert? Alles wert.